sind auf 95,6 MHz. Das ist das Berner Kulturradio. Stabgespräch, die Stunde im Berner Äther, wo Zeitgenossinnen und Zeitgenossen zu Wort kommen. Gastgeber für die nächste Stunde ist der Roger Spindler. Grüß euch miteinander. Vor genau 30 Jahren hielt Deutschland den Atem an. Terroranschläge und Gewalt überschatteten das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Rote Armee-Fraktion mit ihren Aushängeschildern Andreas Bader und Ulrike Meinhof sorgten für Angst und Schrecken. Der deutsche Herbst wurde zu einer Bewährungsprobe für die noch junge Republik. Viel wurde über diese Zeit geschrieben und gesprochen. Jetzt ist eine neue Biografie über Ulrike Meinhof erschienen. Ein Buch, das neue Zusammenhänge und Erkenntnisse aufzeigt. Jutta Dietfurt hat sich 6 Jahre lang mit Ulrike Meinhof beschäftigt. Ihr Buch trägt den Untertitel «Die Biografie». Jutta Dietfurt selber war von 1984 bis 1988 Bundesvorsitzende der Grünen. 1991 trat sie unter Protest aus der Partei aus. Seit 6 Jahren sitzt sie jetzt für die linke Splitterpartei Ökolinks antirassistische Liste im Frankfurter Parlament. Ich besuchte Ulrike Meinhof vor ein paar Tagen in ihrem Büro im Frankfurter Rathaus, dem Römer. Jutta Dietfurt, 6 Jahre haben Sie an Ihrer Biografie über Ulrike Meinhof gearbeitet. Jetzt ist das Buch erschienen. Sie sind auf Lesereise, sprechen über Ihre Arbeit, sprechen über Ulrike Meinhof. Übergeben Sie damit die Arbeit der Öffentlichkeit. Das tut man eigentlich immer, wenn man ein Buch fertig hat, nicht? Dass man sagt, okay, jetzt habe ich es erstmal selbst in der Hand und kann glauben, ich bin endlich fertig geworden. Und dann gibt man es nach außen und sagt, jetzt weiß man nicht, was passiert. Und dann passieren ganz eigenartige Dinge, wie in Oldenburg. Auf Oldenburg möchte ich später noch ein bisschen zu sprechen kommen. Dieses Abgeben, dieses Loslassen, dieses das Buch jetzt der Öffentlichkeit übergeben, ist doch eine Befreiung nach einer so langen Arbeit. Ja, weil ich war ziemlich oft vor dem Scheitern und ich habe 6 Jahre dran gearbeitet. Und um es ganz offen zu sagen, die ersten 3 Jahre waren durch den Vertrag finanziert. Und die zweiten 3 Jahre von diesen 6 Jahren insgesamt habe ich mich verschulden müssen, um es überhaupt fertig zu kriegen. Das heißt, ich musste es fertig kriegen, weil ich sowieso bankrott bin. 6 Jahre, eine lange Arbeit. Und da fragt man sich natürlich, wieso so lange, wenn man noch in die eigenen Schulden reingeht. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, also es gibt so irgendjemand, der sagt, ja, sie ist da irgendwie ganz hinterher. Also ich hatte gar nicht vor, das Buch zu schreiben, sondern mir ist Anfang der 90er Jahre mal aufgefallen, dass es ziemlich viele Biografien von Männern und von linken Männern gibt und von linken politisch aktiven Frauen praktisch nichts und ganz wenig und furchtbar schlechtes Zeug über Ulrike Meinhof. Und dann habe ich versucht, jemanden, der sie auch kannte, also der sie kannte im Gegensatz zu mir, zu überreden. Und dieser Mensch war auch dann irgendwann willig und ich habe für diesen Menschen auch einen Verlag gefunden. Und dann gab es trotzdem einen Rückzieher und dann war ich schon so ins Überzeugen verstrickt, dass ich mich dann selbst überzeugt habe. Sie kannten Ulrike Meinhof persönlich selber nicht. War das ein Vorteil für diese Arbeit? Das weiß ich nicht, weil ich habe ja angefangen zu schreiben und dachte, ich könnte auf Forschung aufbauen und auf vorhandenem Material. Aber ich muss dann selber erstmal Forscherin werden. Und dafür war es, glaube ich, in jeder Hinsicht gar nicht ungünstig, dass ich im buchstäblichen Sinne alle alten Schmonzetten, die es da gab und manipulierten Texte und Mythen und Legenden vom Tisch gewischt habe und bei Null angefangen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich tue jetzt so, als ob ich ein Wesen vom Mars bin, das auf diese komische Erde anguckt, sich dieses komische Deutschland anschaut und dann mal sieht, wie eine Frau die Staatsfeindin Nummer 1 war, wie das Leben dieses Menschen war und wie verstrickt in die deutschen Verhältnisse. Das fand ich sehr faszinierend. Die Menschen, die zuhören, die sitzen nicht auch nicht auf dem Mars, aber in der Schweiz, auch weit weg von diesem komischen Deutschland. Wir sitzen im Moment hier am in Frankfurt, im Römer, in Ihrem Büro, im Rathaus. Weihnachtsmarkt ist vor der Türe. Den Hörerinnen und Hörern von Radio Bern, die Ulrike Meinhof vielleicht schon gehört haben, vielleicht auch mit der RAF, mit dem Deutschen Herbst in Verbindung bringen, ganz kurz zusammengefasst, wie würden Sie denen diese Persönlichkeit Ulrike Meinhof beschreiben? In den einfachsten Worten, mit dem deutschen Herbst hatte Ulrike Meinhof direkt gar nichts mehr zu tun, weil sie da schon ein Jahr tot war. Sie ist geboren 1934 im faschistischen Deutschland, ist 11 Jahre alt gewesen, als der Krieg vorbei war und gehört dann zu denen, die als Schüler und Jugendliche in den 50er Jahren rebellisch wurden und zur damaligen Opposition und zur Subkultur gehörten, gegen Atomwaffen kämpfte, gegen die Wiederbewaffnung, gegen Notstandsgesetze. Dann einen langen politischen Weg hatte, bevor die APO kam, als ältere Schwester dieser außerparlamentarischen Revolte von 1980 nach Berlin zog, 1970 sich für den bewaffneten Kampf entschied, aus Gründen, über die wir vielleicht noch sprechen können, und 1976 im Gefängnis von Stuttgart-Stammheim erhängt aufgefunden wurde. Sie war eine der Top-Terroristinnen von Deutschland, die auch dieser Bader-Meinhof-Gruppe einen Teil ihres Namens, dann hat sie von eben Ulrike Meinhof, Andreas Bader und Ulrike Meinhof, eigentlich eine der meistgesuchtesten Frauen in ganz Deutschland. Ja, sie galt in den Medien und dem BKA, dem Bundeskriminalamt, als Staatsfeindin Nummer 1 und als theoretischer Kopf der RAF, und sie war insofern natürlich auch dort eine einflussreiche Figur in diesem Kollektiv, weil sie deutlich älter war, also im Schnitt etwa 10 Jahre, teilweise 17 Jahre älter als andere Mitglieder der RAF, die übrigens in ihrer ersten Generation, was fast nie beachtet wird, mehrheitlich Frauen waren. Wieso Frauen? Ja, es war die einzige Gruppe unter den ganzen linken Gruppen, die sich dann nach dem Zerfall der APO für den sogenannten bewaffneten Kampf entschieden haben, die mehrheitlich aus Frauen bestand. Eine ganz merkwürdige Entwicklung. Das wurde übrigens auch von den deutschen Geheimdiensten angemerkt. Und ein gewisser Günther Nollau, führender Abteilungsleiter im Innenministerium unter Hans-Dietrich Genscher, hat mal gesagt, naja, also diese ganze RAF, diese Terroristen, das sei wohl ein Exzess der Befreiung der Frau. Das zeigt sehr viel über den Emanzipationsbegriff, der damals in Deutschland herrschte. Ich denke, dahinter steckt viel mehr als nur eine Frauenbewegung. Das geht nicht um eine Frauenbewegung, sondern es geht darum, dass natürlich mit dem Aufbruch der Jugend insgesamt auch 1967, 68 die Frage der Emanzipation von Männern und von Frauen gestellt wurde. Und Ulrike Meinhof war eine, und das wissen viele gar nicht, die Jahre bevor diese Revolte sich solche Fragen stellte nach Emanzipation, nach Befreiung, nach Kampf gegen Ausbeutung, über solche Sachen schon Texte schrieb. Das heißt, zum Teil kann man richtig sehen, wie diese junge Studentenbewegung Argumente aufgreift, die von dieser älteren linken Ulrike Meinhof stammen. Manchmal richtig wörtlich, ganze Textteile. Das hat mich sehr verblüfft. Und man muss auch wissen, Jahre bevor es die APO in Deutschland gab, war Ulrike Meinhof mehr als 5 Jahre lang Mitglied der illegalen, der verbotenen kommunistischen Partei in Westdeutschland. War sie auch so etwas wie der intellektuelle Kopf, jetzt zum Beispiel der RAF? Ja, also die Rollenverteilung war ganz klar, da wird ja auch ein unglaublicher Mist immer drüber geschrieben, von wegen sie sei etwa erotisch abhängig gewesen von Andreas Bader. Da muss ich immer furchtbar grinsen, weil ich weiß, welche Frauen in der RAF sie liebte und wie die Verhältnisse waren. Es gab eine ganze Reihe von auch lesbischen Liebesbeziehungen, und Andreas Bader hat bis zu seinem Tod eine ganz ausschließliche Liebesbeziehung zu Gudrun Enslin gehabt, wie man eigentlich wissen könnte. Ulrike Meinhof war die anerkannte Schreiberin, die großen Texte entwickelte. Musste, die allerdings dann, und das hat diese Texte auch sehr unterschieden von früheren Texten von Ulrike Meinhof, einem kollektiven Diskussionsprozess unterworfen wurden. Das heißt, sie waren im Schnitt immer das, was die Gruppe in dem Moment an Bewusstseinsstand hatte. Das muss man mitreflektieren. Es gibt ganz witzige Szenen, die Mitglieder der RAF beschreiben, die sagen, sie hat dann irgendwann mal wütend, weil eine Kritik von der Gruppe kam an irgendwas, was sie formuliert hatte, gesagt, ja, dann schreib's doch selbst. Und so einen Streit hatte sie mit Andreas Bader, ja, mach's doch selbst. Und dann hat er da nur gegrient und gesagt, wir wissen doch alle, dass du das am besten kannst, also nur setz dich mal hin. Und dann klapperte sie wieder auf ihrer Schreibmaschine und schrieb einen dieser dann berühmt und berüchtigt gewordenen RAF-Pamphlete. Und ich denke, bei dieser gesamten Arbeit und auch wie Sie es jetzt erzählt haben, da entdeckt man ja sehr schnell, dass es nicht nur in Anführungszeichen die Biografie von Ulrike Meinhof ist, sondern dass man an ihre Biografie sich die ganze deutsche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwo spiegelt. Ja, ich meine, schon wenn man hört immer das Klischee, Ulrike Meinhof sei entsprungen einer christlich-antifaschistischen tapferen Familie von Widerstandskämpfern. Wenn in Biografien über sie bis heute, also in biografischen Studien geschrieben werden kann, ihr Onkel Heinrich Meinhof sei ein bekennender Christ gewesen. Ich habe entdeckt, dass er Kriegsverbrecher war. Ich habe seine NS-Akte gefunden, das Urteil gegen ihn als Arzt und Kriegsverbrecher. Seine Briefe an die Familie, wo er darüber triumphiert, wie er beim Einmarsch in Polen, Besetzung von Polen, da sagt er, ich war einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, der das fremde Land betreten durfte, und beschreibt seiner Familie dann geradezu höhnisch, wie er die Leichen, Berge von sterbenden Polen auch auf den Äckern liegen sieht, denen er als Arzt ohne Menschlichkeit nicht hilft. Und der Vater von Ulrike Meinhof zum Beispiel, und das hat zum Beispiel auch mit der Schweiz zu tun, ist einer von jenen faschistischen Kunsthistorikern und Kunstideologen, die wütend und begeistert an der Kampagne Entartete Kunst beteiligt waren. Er hat zum Beispiel als Museumsdirektor von Jena fast das gesamte grafische Werk von Ernst Ludwig Kirchner an seine Partei, die NSDAP, ausgeliefert. Ein Jahr später hat sich Kirchner in Davos erschossen. Was denken Sie, gerade diese Geschichte des Vaters war ja für viele unbekannt, oder wollte, der Vater wurde als Kunsthistoriker dargestellt, aber nicht als Nazi und vor allem nicht in diesem Thematik zur entarteten Kunst. Wie stark hat diese Tatsache Ulrike Meinhof beeinflusst? Also ihr Vater, und deswegen hat sie wahrscheinlich lange gedacht, der hat keinen Dreck am Stecken, ist 1940 an einer Krankheit gestorben, da war sie 6. Das hat sie noch nicht so richtig mitgekriegt, sagt sie später. 1949, 4 Jahre nach dem Krieg, stirbt ihre Mutter. Das macht ihr viel aus. Da ist sie 14 und vollweise. Und jetzt hat sie Angst, in diese ziemlich konservativ bis reaktionäre Familie Meinhof als Pflegekind, als Ungeliebtes irgendwo aufgenommen zu werden, und freut sich, dass die Lebensgefährtin ihrer Mutter, nämlich jene Renate Riemek, eine Historikerin und Pädagogin, sie als Pflegemutter aufnimmt. Und das ist am Anfang eine Freude und dann ein großes Drama, weil diese lesbische Frau, die heute für so fortschrittlich und links gehalten wird, die auch mal Kandidatin der DFU, der Deutschen Friedensunion, war und auch von vielen alten deutschen Linken immer sehr positiv gesehen wird. Plötzlich muss man eben zur Kenntnis nehmen, und das habe ich jetzt ausgegraben für dieses Buch, Renate Riemek war im Faschismus eine unglaublich ehrgeizige Historikerin, rechte Hand eines der übelsten antisemitischen Historiker in Jena, eine Universität, die die Partei unsere SS-Universität nannte, hat das als dessen rechte Hand schnell Karriere gemacht, promoviert und war von der NSDAP und von der Philosophischen Fakultät der Universität Jena als eine von den 2 begabtesten Wissenschaftlerinnen fürs besetzte Ausland, für hohe Positionen vorgesehen. Die hat dann, als Kriegsende war, hat Renate Riemek, die Pflegemutter von Ulrike Meinhof, 2-mal, einmal in Jena den US-Alliierten gegenüber, einmal in Oldenburg ein Jahr später den britischen Alliierten gegenüber, ihre alten Unterlagen, ihre Entnazifizierungsunterlagen schlicht gefälscht und hat darauf aufbauend dann neue Karriere gemacht. Und doch hat sie Ulrike Meinhof, hat sie sie beeinflusst auch in ihrer politischen Denkhaltung. Ja, genau. Und das ist nämlich das Interessante. Das heißt, der Einfluss geht nicht direkt von der Familie Meinhof. Natürlich die Großeltern, die Verwandten, wo man dauernd zu Besuch war, das alles beeinflusst diese Kinder. Aber die Interpretation und die Lüge und die Legende, dass die Familie Meinhof und auch die Eltern von Ulrike Meinhof so glühende Antifaschisten waren, die stammt von Renate Riemek. Und der hat Ulrike Meinhof das geglaubt, weil Renate Riemek sehr schnell in die SPD eintrat, sich dann sogar aus der SPD wieder austreten, der KPD annäherte. Ich habe Unterlagen in den Stasi-Akten gefunden, wo man alte DDR-Unterlagen, wo man sah, wie eng die SED mit Renate Riemek kooperiert hat, dass sie sogar Veranstaltungen von ihr vorbereitet hat und festgelegt hat, wer dort alles hingehen soll, damit der Saal voll ist, damit man diese tolle Frau sozusagen als eine Vorfeldautorität für die illegale Arbeit benutzen könnte. Da ist übrigens gar nichts gegen zu sagen, nur es gibt immer Heimlichkeiten, immer Verschwiegenheiten. Und diese Renate Riemek hat dem Kind, dann der Jugendlichen, dann der jungen Erwachsenen, die Legenden über die Familie Meinhof erzählt und hat zugleich die eigene Vergangenheit beschönigt, als auch die der Familie Meinhof. Ulrike Meinhof war tatsächlich erst viele Jahre nach dem Krieg, in den 60ern, erfahren, wahrscheinlich, dass ihr Vater Parteimitglied gewesen ist. Und Sie haben es gesagt, Jutta Dietfurth, diese giftigen Quellen, und das ist eigentlich der Seitenhieb an Stefan Aust, der mit seinem Buch oder seinen Büchern, der Bader-Meinhof-Komplex, bis jetzt so etwas wie eigentlich die Hoheit über die RAF in Deutschland hatte. Ja, es ist verblüffend. Also da kann ein Buch seit den 80er Jahren existieren, der Bader-Meinhof-Komplex von Aust. Und darin sind Fakten, die so leicht überprüfbar falsch sind, dass man staunt, dass überhaupt keiner bisher Einspruch erhoben hat. Es ist wohl so, dass in diesem Bereich keiner da ist, der sagt, ich kann zwar die RAF nicht ausstehen, aber die Fakten müssen stimmen als Grundlage für eine politische Auseinandersetzung. Der hat auch den Mythos kolportiert von der angeblich widerständigen Familie Meinhof. Der hat aber auch in anderer Form deutlich zur Legende von Ulrike beigetragen, indem er zum Beispiel sagt, Ulrike Meinhof, ja, die ist dann im Mai 1970, als der Gefangene Andreas Bader befreit werden sollte, mehr oder weniger aus dem Fenster gestolpert nach der Befreiung in diesem Institut in Berlin und irgendwie so tollpatschig und halb unwillentlich in den bewaffneten Kampf geraten. Ich meine, das ist ein so wahnsinniger Schwachsinn, weil Monate vorher hat sie in ihrer Gruppe, in der sie da war, nach dem Zerfallsprozess der APO, haben sie beschlossen, dass sie den bewaffneten Kampf aufnehmen wollen, dass sie sich an der Stadtguerilla nach dem Muster der Tupamaros in Uruguay organisieren wollen, dass sie zu den Waffen greifen werden, wo sie es für notwendig hielten und dass sie in die Illegalität gehen werden. Es war nur unklar, ob alle gleich, ob man parallel, man wollte versuchen, so lange gleichzeitig illegal wie legal zu leben. Das heißt, der Plan war und würde eine Frau, die nur ganz zufällig bei einer Befreiung eines Häftlings dabei ist, in ihrer Handtasche ihr gesamtes Vermögen mit sich rumtragen, wenn sie nicht schon vorhat, in die Illegalität zu dienen. Sie hatte einen Hypothekenbrief über 40.000 Mark dabei. Und dann muss man noch was wissen. Ein Jahr etwa vor der Befreiung von Andreas Bader hat Ulrike in der Meinhof in der Tradition und Beschlusslage des Vietnamkongresses, der noch mal ein Jahr vorher war, nämlich 68, gesagt, notfalls müssen wir gegen Kriege, koloniale Kriege in Vietnam, aber auch in Afrika, mit Mitteln der Sabotage vorgehen. Und sie hat ein Jahr vor der Befreiung von Bader, hat sie geholfen, indem sie Geld beschafft hat, ein Sprengstoffanschlag auf ein Kriegsschiff zu machen, das gebaut wurde bei einer Werft in Hamburg, Blom und Voss, die das übrigens bis heute bestreiten. Es war sehr komisch da, fast komisch die Recherche. Und Leute haben dort dieses Kriegsschiff in die Luft gejagt als Protest gegen diesen Kriegsgüterexport nach Portugal, was damals noch eine Diktatur war. Und der Sinn dieses Schiffes sollte sein, eben Afrika anzugreifen, die Kolonien Portugals, die Portugal laut UN-Beschluss längst hätte freigeben müssen. Das heißt, es gab viele Demonstrationen. Die Erfahrung junger Leute damals war, wir klären auf, wir schreiben Flugblätter, wir machen Veranstaltungen, wir demonstrieren. Und es nützt nichts. Der Vietnamkrieg weiter wird immer grauenhafter. Die Kriege in Afrika gehen weiter. Und jetzt nehmen wir uns mal das Vorbild dieser teilweise ja erfolgreichen lateinamerikanischen Befreiungsbewegung. Wir haben jetzt eine Verantwortung, auch in diesem Land das zu tun. Ich teile das jetzt nicht bis vollumfassend, aber ich sage, das war die Mentalität, aus der heraus sehr viele Gruppen, nicht nur die RAF, sagten, wir müssen uns bewaffnen. Anders geht das in diesem Scheißland nicht mehr. I'm gonna lay. Stadtgespräch auf Radio Rabe, dem Berner Kulturradio. Ein Stadtgespräch mit Jutta Dittfurth und wir sprechen über ihre Biografie, über Ulrike Meinhof, die RAF-Terroristin. Jutta Dittfurth, Sie beginnen das Buch mit einer der Schlüsselszenen im Leben der Meinhof. Mit der gewaltsamen Befreiung des damals inhaftierten RAF-Kopfes Andreas Pater. Es war am 14. Mai 1970. Meinhof, die Journalistin, sie sprang mit Bader aus dem Fenster einer Bibliothek in Berlin. Sie sprangen sprichwörtlich in die Illegalität. Das auch die Sprache von Stefan Aust über das Buch, über das wir gesprochen haben. Was glauben Sie, ging der Meinhof damals durch den Kopf? Ich beantworte jetzt einfach Ihre Frage nicht, indem ich sie anders beantworte scheinbar. Nämlich, ich benutze diese Szene am Anfang nicht deswegen, weil ich sie für die Schlüsselszene oder für den Moment der Entscheidung halte, sondern es ist ein dramaturgischer Kniff, wie ich gern zugebe, um zu sagen, Leute, ich zeige euch jetzt mal die Szene, auf die ihr euch alle immer konzentriert, wo ihr sagt, da hat's begonnen. Und im Lauf des Buches werde ich zeigen, dass der Moment, in dem die Linke militanter wurde und in dem dann daraus heraus auch irgendwann mal Gruppen zum bewaffneten Kampf übergingen, den Moment kann man gar nicht festlegen. War das der Moment, in dem der SDS aus der SPD geschmissen wurde, 1961? War das der Moment, in dem man den jahrelangen Kampf gegen die Notstandsgesetze verlor? War das der Moment, in dem auf dem Vietnam-Kongress man feststellen musste, es gibt ungeheuer grausame Angriffe, Bombenterror der USA gegen die vietnamesische Zivilbevölkerung? Was wäre der Moment? Es ist eben nicht so. So ein Leben ist nicht kausal. Man kann ein Leben nicht vom Tod her erklären, sagen, alles musste irgendwie so kommen. Ich bin ja keine Esoterikerin, sondern ich versuche kritisch zu denken, sondern die so ein Leben, und das ist bei Ulrike Meinhof nicht anders, ist wie ein riesiges Fischernetz mit lauter Stellen und Weichen, wo ein Mensch entscheiden kann, manchmal Entscheidungsmöglichkeiten nicht sieht, wo biografische Zufälle kommen und wie unglaublich massiv Zeitgeschichte einwirkt. Eine Biografie wie die Ulrike Meinhofs in dieser speziellen Ausformung wäre in einem anderen Land so nicht möglich gewesen als in diesem Deutschland, in dem es eine so unglaubliche Decke von Lügen gab und gleichzeitig diese Jugend dann Ende der 60er, Anfang der 70er, und da kommen wir dann wieder anders auf die Befreiung von Bader, mit dieser Sozialdemokratie, auf die man so lange gehofft hatte, so scheußliche Erfahrungen machte. Man muss ja sehen, Ulrike Meinhof hatte schon längst harte Erfahrungen mit der SPD, die sie am Anfang mal verehrt hatte. Heinemann, Erler, solche Leute. Und die war schon längst getrennt von der SPD, als 1965 noch eine gewisse Gudrun Enslin ihren Kinderwagen schiebend im Wahlkontor von Günter Grass Wahlkampf für die SPD machte. So verschieden waren die Entwicklungen dorthin. Und 1970, als Bader befreit wurde, muss man auch wissen, das fanden damals die Linken und die Wohngemeinschaften in Berlin und die Kulturlinke überhaupt nicht schlimm. Die haben sich köstlich amüsiert, dass das gelungen ist, dass der Coup so gut war. Tagsüber wusste man noch nicht, dass dabei einer so schwer verletzt und also angeschossen konnte man ahnen, aber mehr wusste man nicht, weil der Mann war ja noch aus dem Fenster gesprungen. Man ahnte nicht, dass der so angeschossen ist, dass auch gegen die Vereinbarung einer aus der Gruppe schießt. Aber die Atmosphäre in Berlin und in der Linken damals in Deutschland war so, dass Gefangenenbefreiung als höchst sympathisch galt, und zwar aus einem einfachen Grund. Nach 3 Jahren harter Auseinandersetzung Staat und außerparlamentarische Opposition gab es über 7000 Strafverfahren gegen Demonstranten wegen harmloser Sitzblockaden, wegen schlichter gewaltfreier Streiks. Zum Teil waren die zu 12 Monaten verdonnert worden, Gefängnis, ja. Und da hinein mussten dann SPD und CDU. Darüber ein Jahr haben sie diskutiert, über eine politische Amnestie, um ihre Jugend zurückzugewinnen. Sie hatten auch Probleme mit ihrem akademischen Nachwuchs. Deutschland war durch die Adenauer-Ära so versteinert und verstaubt und restaurativ gewesen, dass man jetzt, um überhaupt als Exportnation moderner aufzutreten, auf die osteuropäischen Märkte zu kommen und sich in der Welt durchzusetzen, brauchte man besseres Personal. Und dummerweise hatte das Personal demonstriert und war von Gefängnisstrafen bedroht, also eine Amnestie. Und dann hat man nicht was Kluges gemacht, was viele vorschlugen, sagen, okay, vergessen wir diese 3 Jahre, alle sind amnestiert, wir fangen neu an, sondern hat gesagt, nee, wir brauchen eine Grenze. Gegen unsere ganzen konservativen Wähler, hat gesagt, machen wir mal ganz willkürlich bei 8 Monaten. Das heißt, alle, die von besonders konservativen Richtern zum Teil für Banalitäten hoch verurteilt waren, wurden nochmal bestraft. Und ganz viele, die man später am 2. Juni oder in der RAF wiederfindet, gehören zu den Leuten, die damals von der Gesellschaft ausgekotzt wurden. Und später, bekanntes Detail, verwendete die Polizei in der Öffentlichkeit auch ihren Namen nicht, wenn es um die Rote Armee-Fraktion ging. So hoch war ihr Sympathiewert. Ja, das war interessant. Ich habe ja auf verschiedenen Wegen Akten ausgegraben, an die ich eigentlich gar nicht rankommen sollte. Akten mit Sperrvermerken für die nächsten 40 Jahre. Es gibt ja nur auch kein Akteneinsichtsrecht in diesem Land. Hier ist ja nicht besonders demokratisch in dieser Frage, auch in dieser Frage nicht. Und aber man kann sich manchmal darauf verlassen, dass viele Bürokratien auch schlampen und dass dann Akten an falschen Stellen liegen und man sie doch findet. So zufälligerweise. Zufälligerweise. Und hat man dann erstmal so ein bisschen von der Wolle, kann man das ganze Knäuel abziehen. Also ich habe Akten gefunden, in denen es zum Beispiel um Strategieauseinandersetzung innerhalb des Bundeskriminalamtes ging, wo man gesagt hat, wir nennen die jetzt nicht Bader-Meinhof-Gruppe und auch der Name Ulrike Meinhof. Nein, nein. Wir nennen die jetzt doch mal am besten das Wort Terroristen. Als Stigma gab es damals noch nicht so ausgeprägt, wie man heute immer denkt, sondern das waren ja eher mal Kriminelle. Und wir nennen die jetzt mal, sagte man, anarchistische Gewaltverbrecher, weil das, sagte man im BKA, hätte den Vorteil, dass man künftig auch noch andere Linke unter dieses Logo packen könnte. Und dann müsse man aber endlich dazu beitragen, dass die Bevölkerung nun begreife, dass das ganz furchtbare Menschen und wild gewordene, irrationale, durchgeknallte Gewalttäter sind, die jeden niederschießen. Weil man nämlich erschreckt war bei Umfragen des CDU-nahen Meinungsforschungsinstitutes Allensbach, die herausgefunden hatten, dass ein ganz großer Teil junger Leute bis 30 Jahre große Sympathien für Teile der Ziele der RAF hegte und dass jeder 10. Norddeutsche bereit war, trotz Fahndung, Leute heimlich bei sich übernachten zu lassen. Da ist man furchtbar erschrocken und hat dann gesagt, okay, unsere Jagd muss härter werden. Man schoss dann auch schärfer, es wurden ja auch ganz viel auch unschuldige Menschen getötet, auf beiden Seiten. Und man hat dann ganz gezielt eine Strategie gefahren, um zu sagen, im Prinzip ist die ganze Linke ein Dreck, ist also irgendwie sind Gewalttäter. Man hat nicht mehr unterschieden. Das war die Zeit dann auch später, 1977, wo so ganz junge Linke wie ich, die gegen Atomkraftwerke kämpften in Brockdorf oder in Kaiseraugst oder in Grunde und Malville, wo wir auch dauernd, wenn wir mit dem Auto unterwegs waren zu irgendeiner Konferenz zur Vorbereitung einer Demonstration, wurden starten wir auch plötzlich in Maschinenpistolen, die man uns ins Gesicht oder vor den Bauch hielt. Das heißt, man hat gleichzeitig in den 70ern die RAF auch benutzt von Staatsseite, um einen Teil der linken Kultur platt zu machen. Viele Verlage, kleine Buchhandlungen, Wohngemeinschaften wurden derartig rabiat durchsucht, wie man das nannte, dass sie hinterher einfach nicht mehr sich berappeln konnten, weil sie zerstört waren. Wie nah, wir sind jetzt mitten in diese Thematik, in diesem Phänomen Ulrike Meinhof drin. Wie nahe haben Sie während Ihrer Arbeit, während diesen 6 Jahren, Ulrike Meinhof an sich selber herangehen lassen? Oder mit anderen Worten, wie haben Sie sich selber von ihr auch ein bisschen distanziert? Also, das ist nicht weiter schwer. Ich bin kein Mensch, der zum Kitsch neigt. Auch manchmal schon bei Farben oder so, aber gut, also ich habe jetzt auch mit Amüsement, es gibt ja wirklich wunderbare Besprechungen zu diesem Buch, aber 2, 3 waren dabei von Menschen, die mich eigentlich politisch als Linke attackieren wollen und die dann so ein Fass aufmachen wie, naja, wenn eine Frau über eine Frau schreibt, dann wird's immer gleich emotional, distanzlos und seelenverwandt. Und ich muss sagen, da muss ich immer grinsen, wer so einen Mist schreibt, der hat dann selber ein Problem und nicht ich. Das heißt, es ist mir nicht schwer gefallen, die Distanz, weil als politische Linke der 70er, 17 Jahre jünger als Ulrike Meinhof, hatte ich früher schon große Kritik in der RAF. Die ist jetzt besser fundiert. Dazu habe ich auch sozusagen noch mehr Gründe gefunden. Gleichzeitig verstehe ich sehr viel genau, was damals in diesem Land los war. Und ich würde mal die vielleicht provokative These vertreten, dass der Staat, der so viel stärker war als diese kleine RAF, sehr viele Wegscheiden, sehr viele Möglichkeiten gehabt hätte, zu deeskalieren. Und sie haben jedes Mal jeden Konflikt, jede Situation benutzt, um weiter zu steigern, weil es für sie so verdammt nützlich war für ihre ganzen inneren Aufrüstungspläne. Und es gab wieder ein Feindbild. Ja, wie praktisch, nicht? Und die SPD, das darf man nie vergessen, die schlimmste Phase bis damals in der Bundesrepublik aus linker und auch radikaldemokratischer Sicht der Aufrüstung der Polizei, der Hysterisierung der Frage der inneren Sicherheit, von der heute auch Schäuble profitiert. Diese ganze Phase haben damals Sozialdemokraten in Deutschland eingeleitet. Ich würde fast sagen, in der alten Tradition von Noske von 1918-19, in der man sagt, immer wenn die SPD an die Regierung kommt, dann muss sie viel schlimmer und viel schärfer als die CDU beweisen, dass sie keine Vaterlandsverräter, sondern unglaublich rabiate Vaterlandsverteidiger sind. Und das geht dann fast immer auf Kosten der Linken außerhalb der SPD. Sie ließ ihre beiden Töchter zurück bei diesem Sprung aus dem Fenster. Nehmen wir noch dieses dramatische Bild, das auch Stefan Aust beschreibt. Sie ließ diese beiden Töchter, diese Zwillinge, einfach zurück. Wirklich bewusst. Also sie hat sich entschieden für einen bewaffneten Kampf. Das war vor der Befreiung von Bader, wie wir ja schon hatten. Ja. Das heißt, sie hat sich fürsorglich und ungeheuer liebevolle Mutter, die sie war für diese beiden kleinen Mädchen, hat vorher entschieden und mit ihrer Schwester abgesprochen, sie hatte ja das Sorgerecht, dass diese Schwester die beiden Kinder aufnimmt. Die liebten auch ihre Tante. Diese Schwester hatte auch zwei gleichaltrige Töchter, lebte in guten Verhältnissen und würde dann der Ex-Ehemann damit nicht zufrieden sein, der die Kinder übrigens damals gar nicht haben wollte, entgegen der Lügen heute, die erzählt werden. Es gab alternativ noch eine Lösung bei Freunden in Bremen, die auch in sehr guten Verhältnissen lebten, die die Kinder von Geburt an kannten. Es gab zwei Lösungen und erst dann sprang sie, und um diesem falschen, aber doch sehr eindrucksvollen Bild zu bleiben. Und dann ist es in der Zeit, in der zum Beispiel Medien oder die Zeit als Zeitung schreiben, Ulrike Meinhof befände sich jetzt gerade in Jordanien in einem Palästinensercamp und ließe sich an Waffen ausbilden. Zur gleichen Zeit rennt sie nur maskiert mit einer Sonnenbrille durch Berlin und trifft sich mit Anwälten, um einen Sorgerechtskampf auszufechten. Und ich habe sämtliche Sorgerechtsakten gelesen und ich schramm jetzt mal hart an der Grenze dessen, was ich rechtlich sagen darf, vorbei, weil Sorgerechtsakten gelten als Teil der Privatsphäre des ehemaligen Ehemannes, eines wirklichen, wenn man ihn kennt, Ungeheuers. Dieser Mann hat die ganzen 3 Monate, in denen er um Sorgerecht gekämpft würde, seine Kinder eigentlich gar nicht haben wollen. Erst als er entdeckt, wie gut das für sein Image ist, was inzwischen schwer lädiert war, wegen seiner politischen Rechtsentwicklung, wie gut es ist zu sagen, oh, ich bin der verlassene Mann einer Terroristin und diese rührenden kleinen Kinder, guckt mal, wie sie jetzt auf meinen Knien sitzen, die sind von ihrer Rabenmutter verlassen worden. Wenn man die Akten liest, hat man einen Vater, der die Kinder nicht haben will, weil sie in seinem Leben, das er führt, Luxusleben, mehrere Porsches und überall rumreisen, ständig neue Verhältnisse, eigentlich eher stören. Aber dann entdeckt er, dass es ein tolles Bild ist, der fürsorgliche Vater zu sein. Dann will er die Kinder haben. Währenddessen, während Ulrike Meinhof bekanntermaßen dann wirklich im Nahen Osten ist, um sich an Waffen ausbilden zu lassen, gibt es weiter Gerichtsgeschichte. Ihre Anwälte kämpfen weiter für die Lösung. Die Kinder sollen zur Schwester oder zur Freundin. Und sie kriegt das Sorgerecht sogar in Abwesenheit wieder zugesprochen. Der Mann geht dagegen vor, schlägt vor, dass die Kinder zu Renate Riemek sollen, der verhassten Pflegemutter, wo er genau weiß, das ist die schwerstmögliche Kränkung seiner Ex-Gattin, wenn die Kinder dahin kommen. So. Und dann ist es kurz vor der letzten Instanz. Und Ulrike Meinhof kann sich, so verrückt fremd das heute klingen mag, zu Recht Hoffnung machen, dass das Gericht ihre Sorgerechtsentscheidung, die Kinder sollen zur Schwester, akzeptieren wird. In diesem Moment fährt ein gewisser Stefan Aust, ja, abhängig beschäftigt, lange bei Klaus-Rainer Röhl, dem Ex-Ehemann, nach Sizilien, holt die Kinder, ist ein richtiges Abenteuer. Er beschreibt auch früher in anderen Texten, dass die Kinder sehr heiter waren. Es war ein langer Sommer in einem großen Dorf mit vielen anderen Kindern auf Sizilien. Und irgendwann hat er im Interview auch mal gesagt, ach, eigentlich habe ich sie ja entführt. So, er holt sie zufällig, sagt er, nie im Leben, glaube ich das, ist der Vater der Kinder gerade in Italien auf Urlaub. Was für ein Zufall, dem übergibt er sie. Und damit, und das ist das Tragische an der Geschichte, und weiter kann ich aus rechtlichen Gründen nicht gehen. In diesem Moment kommen diese Kinder von Ulrike Meinhof in die Hände des Mannes, wo sie sie am wenigsten haben will, weil sie, wie soll ich das ausdrücken, der Meinung ist, dass dieser Vater sich den Kindern gegenüber zu gewaltvoll und auf verschiedene Art nicht verhält, wie ein Vater sich gegenüber seinen Töchtern verhalten soll. Sagen wir es doch mal so. Und sie hat aber gehört, dass da irgendwas im Busch ist und fährt heimlich als Illegale mit dem Auto allein runter nach Sizilien, um zu ihren Kindern zu kommen und mit denen gemeinsam zu überlegen, wohin damit. Und die Lösung ist, mit ihnen zusammen zu bleiben, gemeinsam irgendwo zu leben. Es gibt Angebote für die DDR, es gibt andere Angebote, oder eben die Sorgerechtsentscheidung abzuwarten. Und sie kommt in Sizilien an und die Kinder sind weg und sie sind bei diesem Ex-Ehemann. Und das ist eine der großen Tragödien ihres Lebens. Und die Mutterliebe, die spüren wir in diesem Buch ganz stark, auch in den Texten von Ulrike Meinhof, dieses Hallo Mäuse, dieser Brief, als sie schon im Gefängnis ist und beschreibt, wie sie durch die Zellenfenster Drachen steigen sieht. Sie gegenüber ihren Kindern entwickelt sie eine Mutterliebe auch in den Gefängnismauern drin später. Diese große Liebe zu den beiden Kindern hat sie schon vor der Geburt, und man kann den ganzen Äußerungen von ihr, von denen ich so viele gefunden habe, schon entnehmen, dass sie eigentlich, weil sie so gerne Kinder haben möchte, sie ist ja selber vollweise und hat eine Sehnsucht nach bürgerlicher Familie, weil sie diese Kinder so gerne haben möchte, heiratet sie 1961 diesen Röhl, dem sie vom Tag der Hochzeit an gegenüber furchtbar skeptisch ist, und diese Ehe zerbricht kurz nach der Geburt der Kinder, und sie bleibt überhaupt nur bis 1968 noch ein paar Jahre bei diesem Mann, weil es damals unmöglich fast ist, dass eine politisch aktive, publizistisch arbeitende Frau zwei kleine Kinder alleinerziehend aufbricht. Also alles ganz maßgeblich werden diese Jahre bestimmt auch von den Kindern. Und im Gefängnis sehnt sie sich nach denen und schreibt ihnen und lässt ihnen ausrichten, besucht mich jederzeit. Ich werde immer hier auf euch warten, bis an mein Lebensende, wenn es sein muss, aber kommt. Und über sie wird heute erzählt, sie habe die Kinder nicht mehr sehen wollen. Tatsache ist, das sage ich jetzt mal so, wie es ist, und möge er mich verklagen, dieser Vater hat auf vielseitige Art und Weise aus schlechten eigenen Gründen verhindert, dass die Kinder nicht mehr ins Gefängnis kamen. Das war ein Trauma für Ulrike Meinhof, dass die Kinder plötzlich nicht mehr kamen. Und dann erzählt der frühere Freund des Vaters, nämlich jener Stefan Aust, der damals noch so jung war, erzählt dann Ulrike Meinhof auch in seinem Buch, Ulrike Meinhof habe die Kinder nicht mehr sehen wollen. Also es sind wirklich Bösartigkeiten, wo man nur staunen kann, wie die in diesem Fall verbreitet und aufrechterhalten werden. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, to drink my wine. Come and take my earth. No reason to get excited. ist Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, und Sie hören das Stadtgespräch auf Radio Rabe, ein Stadtgespräch mit Jutta Dietfurth, und wir sprechen über ihre Biografie von Ulrike Meinhof. Jutta Dietfurth, zurück zum Leben der Meinhof als Attentäterin, das Leben in der Illegalität, die dauernde Angst vor der Polizei, die Einsamkeit, die Sehnsucht nach ihren Kindern. Wie veränderte sich Ulrike Meinhof in all diesen Jahren? Ja, die ganze Gruppe hat sich natürlich verändert. Am Anfang war es der große Spaß, wenn auch mit Waffen in der Hand zum Drohen, den Bader zu befreien. Dann überfällt man Banken und hält noch kleine Reden ans Publikum, dass man ihnen gar nichts tun will, dass man nur die Reichen beklauen will. Dann überlegt man noch, dass man ein Flugbett dahinter lassen will. Und dann eskaliert die Situation allmählich. Eine ganz junge Frau, Petra Schelm aus der RAF, eine Friseurin, die aber Kostümbildnerin werden möchte, ein ganz junges Mädchen, kommt nach Hamburg in eine Situation der Straßenkontrolle und wird erschossen, indem man ihr direkt unter das Auge schießt. Dann liegt sie auf der Straße und verblutet. Zufällig ist wohl ein Spiegelreporter in der Nähe und fragt etwas entsetzt die Polizisten, ob sie nicht einen Krankenwagen rufen wollen. Und dann guckt dieser Polizist diesen Spiegelreporter nur fassungslos an und sagt, waren Sie noch nie im Krieg? Also das ist so ungefähr die Mentalität dieser Zeit, die ja auch in einem übrigens unglaublich aufschlussreichen, widerwillen aufschlussreichen Interview kürzlich Helmut Schmidt, der frühere Bundeskanzler, im Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo von der Zeit. Giovanni Lorenzo hat das richtig toll gemacht, das Interview. Und da sagt Helmut Schmidt, angesprochen auf den Krisenstab zu Mogadischu und zu Stammheim, angesprochen auf die Gewaltfantasien, die da herrschten, dass man vielleicht einfach die Gefangenen abknallt, so als Staat. Also grauenhafte Fantasien und Gespräche und Vorschläge, die da richtig gemacht wurden. Er sagt Helmut Schmidt dem Interviewer heute in diesem Jahr, wir waren eben damals alles sinngemäß, alles entschlossene Männer, wir waren ja alle im Krieg gewesen. Also permanent kommt diese Reminiszenz an Kriegszeiten, wenn es darum geht, so einen klitzekleinen Teil von allerdings bewaffneter Opposition zu bekämpfen. Das heißt, da werden scheinbar manchmal, ich habe manchmal das Gefühl gehabt beim Recherchieren, da werden noch alte Gefechte von der Ostfront gegen irgendwelche Partisanen nachgekämpft. Und deswegen meine ich, dieser Teil der Geschichte ist erschreckend deutsch. Sehr erschreckend deutsch. Der Rest war ja sehr international. Also die RAF konnte sich beziehen auf die PLO, auf die El-Fatah, auf die IAA, auf die Tupamaros und fühlte sich zu Recht oder zu Unrecht eingebunden in einen Zusammenhang internationaler Befreiungsbewegung auf dieser Welt. Das ist heute auch schon ein fast vergessener Kontext. Was glauben Sie, wie stark hat die RAF in dieser Zeit die reale Welt noch wahrgenommen? Dieses Leben in der Illegalität, dieses Abgeschottetsein, dieses Suchen jede Nacht nach einem Ort, wo man übernachten kann, wo man schlafen kann, diese Frage des Vertrauens? Ich sage mal was ganz Paradoxes. Es gibt meiner Ansicht nach keinen Menschen, der die ganze Welt, die ganze Gesellschaft wahrnimmt. Wenn ich heute Leute höre, ist nur scheinbar ein absurdes Beispiel, die angesprochen auf die Entwicklung zum Überwachungsstaat hin sagen, auch ich habe diese ganzen Videokameras und Lauschaktionen nicht zu fürchten, ich habe nichts zu verbergen, dann frage ich mich manchmal auch, wie viel Gesellschaft, wie viel Wirklichkeit nehmen diese Menschen eigentlich wahr. Das heißt, wir haben immer alle Teilaspekte und es kostet sehr viel Überwindung, sehr viel Selbstbildung, sehr viel nach außen gehen, sehr viel Neugier, sehr viel kritisches Denken, um immer größere Teile der Welt, in der wir leben, in ihrem Zusammenhang überhaupt wahrzunehmen. Das heißt, das gilt für jeden. Und der Vorwurf des abgeschotteten Denkens, den kann man sicher nicht nur der RAF zu bestimmten Zeiten machen, sondern auch dem Staat oder anderen Teilen dieser Gesellschaft. Etwa wenn Heinrich Böll sagt, der mit der RAF nun gar nichts zu tun hatte, sagt, gebt Ulrike Meinhof freies Geleit, weil man inzwischen, und das ist ja ein Teil, der zu dieser Klaustrophobie in der Illegalität beitrug, die hatten wirklich Angst nach einer gewissen Weile, wenn sich einer stellt oder wenn wir mit der Polizei irgendwo zusammenstoßen, die knallen uns einfach ab. Da gibt's gar keinen mehr Verhaften, keine geordneten rechtsstaatlichen Prozesse mehr. Wir werden da einfach sterben. Und aus dem Gefühl heraus, dass sehr viele Intellektuelle und Schriftsteller und Künstler tatsächlich teilten, nicht nur Heinrich Böll, kam dann dieser Text von Heinrich Böll im Spiegel, gebt Ulrike Meinhof freies Geleit, es sind doch nur 6, womit der Falschlag, gegen 60 Millionen. Also der Versuch überhaupt einzufordern, diese Demokratie soll mal zeigen, dass sie eine ist und mal ein maßvolles Umgehen mit dieser relativen Gefahr. Das war wirklich nun keine Kriegsgefahr, die da drohte. Und dafür ist Heinrich Böll von den Springer-Medien mit Goebbels verglichen worden. Das muss man sich mal vorstellen heute. Und es waren aber nicht nur sechs. Die Sympathie war größer. Es war, die Gruppe bestand, das ist natürlich unterschiedlich und aufschwellend und abschwellend, und je nachdem, welche direkten Kreise man dazu zählt, waren vielleicht 40 oder 70 oder 100 oder 120, aber größer war der Kern der RAF nie. Der Sympathisantenkreis oder der, das war damals ein Schimpfwort, also der Kreis von Leuten, die sagten, also wir teilen die oder jene Teilposition der RAF, aber den Weg finden wir falsch, oder man soll keinen Sprengstoffanschlag machen auf Springer, weil da völlig unschuldige Korrektoren und Arbeiter verletzt werden, aber dass sie versuchen, die Computer im amerikanischen Headquartier in Heidelberg zu zerstören, von denen aus die Logistik läuft für diesen grauenhaften Vietnamkrieg, das finden wir dann wieder gut, aber muss dabei ein GI, der damit vielleicht gar nichts zu tun hat, der vielleicht aus einer armen amerikanischen Familie kommt, zu Schaden kommen oder gar getötet werden. Also das waren so Debatten, da gibt es alle Variationen, alle Formen von Differenzierung. Da kann man nicht sagen, die dachten alle so, sondern es gab da vielfältige Abstufungen. Dann die Haft, zuerst in Köln, später in Stammheim. Sie beschreiben das sehr detailliert, sehr anschaulich. Auch man kommt den Eindruck, wie das gewesen sein wird. Neue Bilder entstehen da. Sie schreiben auch, der Staat machte sie mundtot. Was heißt das? Also ich habe mir, weil es so viele Mythen, Legenden, Gerüchte, Propaganda auch über die Haftbedingungen gab, gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt auch von null an. Ich fange ganz von vorne an. Ich glaube erstmal niemanden irgendwas und gehe rein und gucke mir die Akten der Justiz, der Haftanstalten, der Anstaltsärzte, der Bundesanwaltschaft, des Bundeskriminalamtes, des Bundesgerichtshofes, der Anwälte an und guck und baue mir zusammen langsam eine Annäherung an die Wahrheit, wie war diese Haft wirklich? Und dann habe ich herausgefunden, zu meiner eigenen wirklich Überraschung, muss ich sagen, dass diese Haftbedingungen etwa in Köln-Ossendorf, also unter einer SPD-Regierung, noch schlimmer waren, als ich das vorher mir schon in meiner kritischen Fantasie vorgestellt habe. Muss ich mir überlegen, man sperrt einen Menschen in eine Zelle. Okay, mehr Sicherheitsschlösser als normal, gut oder nicht gut. Die Zelle liegt ganz alleine in einem riesigen Trakt, der Männerpsychiatrie heißt. Da ist kein Mensch irgendwo untergebracht, sondern dieser Mensch ist in der Zelle allein. Und nicht nur das, dieser Mensch ist in einer Zelle, in der alles weiß gestrichen ist, sodass die Augen, die ja für unsere Wahrnehmung ganz furchtbar wichtig sind, nichts mehr unterscheiden können. Aber auch die Ohren kriegen nichts zu tun, weil dieser Mensch von allem geräuscharm abgeschlossen ist. Nicht nur das, dieser Mensch kann auch nicht rausgucken, weil die sehr, sehr fein vergitterten Fenster ins Nichts gucken. Man keinen Blick auf irgendwas hat, schon gar nicht auf Menschen, und dann, als es auffällt, da kann man noch ein bisschen was sehen, eine Art Verschleierung davor gemacht wird. Das heißt, dieser Mensch ist da, und dieser Mensch Ulrike Meinhof war dort etwa 240 Tage lang. Und der große Kampf in dieser Zeit war der Kampf, nicht verrückt zu werden. Und diese Form von Haftbedingungen nennt man weiße Folter, sensorische Deprivation, weil eben der Mensch seiner ganzen Sinneswahrnehmung beraubt wird. Und das ist heute anerkanntermaßen in der Forschung eine Art von Folter. Weiße Folter deswegen, weil man kein Blut vergießt, weil man keine körperlichen Narben hinterher sieht. Aber es gibt Menschen, die überleben eine solche Folter nicht. Ulrike Meinhof hat sie überlebt. Und das mit dem Segen der damaligen Bundesregierung unter Willy Brandt. Das mit dem Segen der damaligen Bundesregierung unter Willy Brandt und das mit dem Segen einer SPD-Regierung im Land Nordrhein-Westfalen, in deren Zuständigkeit die Haftanstalt Köln-Ossendorf lag. Und der Justizminister war ein gewisser Herr Posser, der mal Anwalt gewesen war und tapfer Kommunisten, die in Deutschland gejagt wurden, in den 50er Jahren verteidigt hatte. Also eigentlich der wissen musste, was er tat, weil er mal ein radikaler Demokrat gewesen war. Und selbst der von Ulrike Meinhof früher so bewunderte Gustav Heinemann, den ich übrigens als Studentin auch noch kennengelernt habe, hat sich geweigert, Ulrike Meinhof auch nur im Gefängnis zu besuchen, um mit ihr zu sprechen. In anderen Ländern dieser Erde ist das eine Selbstverständlichkeit, wenn so ein Gefangener bittet zu einem Gespräch, dass man da hingeht und sich meinetwegen mit diesem Menschen rabiat streitet. Das wurde nicht mal gewährt. Das heißt, nicht mal so ganz altmodische, uraltmodische, demokratische Grundvoraussetzungen gab es noch in der Kultur dieses Landes hier. Dann der Prozess und schlussendlich die Todesnacht von Stammheim, 9. Mai 1976. Was ist aus Ihrer Sicht in dieser Nacht passiert? Das weiß ich nicht. Ich weiß noch nur, dass es Ulrike Meinhof, naja, für die Bedingungen des Prozesses, in dem sie sich gerade befand, insofern wieder gut ging, weil sie gerade sich eine tolle neue Kampagne ausgedacht hatte, nämlich die Gefangenen, also mit ihr Gudrun Enslin, Andreas Bader und Jan-Karl Raspe, die zu viert in Stammheim vor Gericht standen und in einem diesem Gefängnis dort auch waren, hatten sich eine neue Kampagne ausgedacht. Das war maßgeblich Ulrike Meinhofs Idee. Sie wollten jetzt ehemals, sie hatten herausgefunden, ehemalige CIA-Agenten und wichtige Funktionäre der amerikanischen Regierung wollten öffentlich vor Gericht ersatzweise auf einer Pressekonferenz bekunden, wie eng die Bundesrepublik Deutschland, ihre Regierung, mit der amerikanischen Regierung in Sachen Vietnamkrieg kollaborierte. Und dieses Thema, da war Ulrike ganz heiß drauf und hatte sich mit ihren Anwälten vorbereitet, sozusagen damit auch zu begründen, warum man diese Anschläge im Mai 72 gemacht hatte. Und sie war eigentlich in neuem Schwung. Und die Streits mit den Gefangenen, die dann immer als Ausrede herangezogen wurden, die beiden Frauen natürlich, Weiberstreit, Stutenbissigkeit, bla bla, die ganzen Klischees werden da abgerufen. Der große Streit unter anderem zwischen ihr und Gudrun Enslin, den hatten beide Frauen Monate vor Ulrike Meinhofs Tod in Briefen, die man nachlesen kann, zurückgeführt auf die Haftbedingungen, die sie beide so aggressiv und halb verrückt gemacht hatten. Den Streit hatten sie beigelegt, der war Monate vor dem Tod beendet und konnte überhaupt nicht dazu führen, dass das etwa einen Selbstmord rechtfertigte. Aber wie sie starb, weiß ich nicht. Ich sage nur, ich lasse es im Buch offen, schildere die verschiedenen Fakten, habe recherchiert wie eine Kriminalistin und finde, dass der Staat, wenn er sich beschwert, dass irgendwelche Leute den Verdacht haben, vielleicht sei Ulrike Meinhof doch von deutschen oder ausländischen Diensten ermordet worden, dass der Verdacht seine Gründe nur darin findet, dass der Staat die Leiche schnell verschwinden lässt, sie schnell obduzieren lässt, ausgerechnet von einem glühenden, immer noch Nazi- und Hitler-Verehrer namens Professor Mallach. Der darf sich über die tote Ulrike Meinhof beugen. Oder der Axel hat da noch die Narbe, wo er sich nach dem Krieg sein SS-Kennzeichen hat wegmachen lassen, wie so viele in diesem Land. Dieser Mann beugt sich triumphierend über die tote Ulrike Meinhof. Das war übrigens der gleiche Arzt, der später heimlich Totenmasken von Bader, Enslin und Raspe nahm, die man dann bei seinem Tod in seinem privaten Safe gefunden hat. Was, Trophäen eigentlich? Ja, Trophäen eines Jägers, seiner Beute gegenüber. Dieser Mann hat obduzieren dürfen, die Schwester durfte nicht dabei sein, kein Arzt des Vertrauens der Schwester, kein Anwalt von Ulrike Meinhof, kein Arzt des Vertrauens der Anwälte von ihr. Das heißt, der Staat hatte einen Umgang mit dieser toten Ulrike Meinhof, der unglaublich war. Also in die Zelle, kurz nach ihrem Tod, trampelten ungefähr 20 Leute in der Zelle rum. Niemand hat irgendwelche Spuren gesichert. Rätsel, wie was dazu überhaupt technisch gekommen sein soll, konnten nie geklärt werden. Ich habe ein Foto gefunden. Ich habe die ganzen Fotos der toten Ulrike Meinhof gefunden. Vom Situation des Tod hängt aufgefunden bis hin zur Pathologie. Und da ist ein Foto dabei, da hat mich fast der Schlag getroffen, wo man sieht, wie diese dünne, kleine, leichte, nur noch 46 Kilogramm wiegende Person dieses Fliegengewicht am Fenster hängt. Und ein Fuß hängt im Freien, aber der andere, der zweite linke Fuß, steht auf einem Stuhl. Und da frage ich mich mal so als Laie, wie geht denn das, dass man sich mit so einem Körpergewicht selbst erhängt, wenn ein Fuß auf einem Stuhl steht? Und das sind Polizeifotos, das sind nicht Fotos, die irgendeiner gemacht hat, der dir mal sozusagen, der einen Verdacht erregen will gegen den Staat. Aber ich sage, ich weiß es einfach nicht. Technisch wäre es möglich gewesen, es wurde ja geleugnet, dass es einen Zugang gab. Ein Jahr später kam raus in einer Landtagsanhörung, dass es ein zweites Treppenhaus gab. Wer der Schlüssel hatte, konnte direkt ohne an den Wachhabenden vorbei direkt zu den Zellen gelangen. Also es gibt unglaublich viele Rätsel, aber vergessen wir das, schlimm genug wäre es, wenn ein Mensch, der sich als Gefangener ja in der Fürsorge des Staates befindet, in den Selbstmord getrieben wird und jahrelang vorher, 4 Jahre lang extrem menschenunwürdigen Haftbedingungen ausgesetzt wird. Also die Bundesrepublik kann eigentlich ganz schlecht sich über Guantanamo aufregen, aber gut, das nur mal nebenbei. Und dann ist es noch so, dass dann bei dieser Obduziererei das Gehirn rausgenommen wird. Gut, es soll untersucht werden. Aber dann bleibt es im Privatbesitz des Professors Pfeiffer aus Tübingen. Und dann stellt man viele Jahre später fest, nach seiner Emeritierung hat er das Gehirn von Ulrike Meinhof einfach weiter behalten, ein bisschen damit experimentiert, ist dann einem Kollegen nach der Wiedervereinigung, auch das wird wiedervereinigt, einem Kollegen in Magdeburg geschenkt, der hat das dann mit irgendwelchen Verbrechergehirnen verglichen und schließlich, nachdem es dann endlich rauskommt und es eine Aufregung gibt, wird das Gehirn von Ulrike Meinhof 26 Jahre nach ihrem Tod nachbeerdigt. Und sie ist in Berlin begraben, ein einziger Friedhof war bereit, sie aufzunehmen. Und selbst da ist sie isoliert, Sperrzone um das Grab herum. Sie haben ihr Grab besucht. Wie wirkt es? Immer noch einsam, Herr und Herr Rusk. Also es ist ganz erstaunlich dort. Es muss immer noch ein sehr großer Abstand gehalten werden zu anderen Gräbern. Der Abstand ist ein bisschen verkleinert, wahrscheinlich wegen Platzmangel. Es gibt immer noch Schwierigkeiten, die richtige Lage zu finden. Da kriegt man manchmal sehr griesgrämige Antworten. Aber es gibt auch ganz überraschende Sachen. Manchmal liegen da frische Blumen drauf und die sind nicht von irgendwelchen Linken, die das aus Sympathie hinlegen oder aus Erinnerung, sondern manchmal gehen da auch ganz normale, unpolitische, konservative, gewissere, ältere Frauen vorbei, die einfach Mitgefühl haben und dann heimlich schnell ein paar Blumen hinlegen, aber darüber gar nicht reden wollen. Jutta Dietfurth, herzlichen Dank für das Gespräch. Hier noch die Angaben zum Buch. Ulrike Meinhof, die Biografie von Jutta Dietfurth, erschienen im Ullstein Verlag. Das Stadtgespräch hören Sie alle vier Wochen am Dienstagnachmittag um 17 Uhr direkt vor dem Rabe Info und 10 Tage später in der Wiederholung am Sonntagvormittag um 11 Uhr. Am Mikrofon zusammen mit Jutta Dietfurth war Roger Spindler. Habet eine gute Zeit. Ich bin so voll von nichts, von Bedeutung, doch wär nicht voll von nichts und Bedeutung. Ich bin leer von dem Lärm der Welt, doch wär gern leer von dem Lärm der Welt. Verhörst du dich? We'll be right back.